Nun ja, bei der Beschreibung dieses Films jetzt könnte Sprache gut und schnell an die Grenze ihrer Beschreibungskompetenz geraten. Ein Versuch über Contact High von Michael Glavogger könnte so beginnen. Zwei Nichtsnutze, tu nicht gute Tagediebe, auf dem Weg nach Polen. Aber wie und wieso nach Polen? Naja, ich muss, wie gesagt, relativ dringend nach Polen und mir haben sie aber letzte Woche den Führerschein geklemmt. Und da habe ich mir halt dann einen Fahrer geklemmt. Wie hast du das gemacht? Du bist einfach auf die Straßen gegangen, hast irgendjemandem die Knarre unter die Nase gehalten und gesagt, wir fahren jetzt nach Polen? Was hätte ich denn machen sollen? Der Grund dieser ominösen Reise ist eine Tasche mit irgendwas drin, Drogen oder so. Oder wie? Carlos, we come here from Austria. Extra. Do you have a bag? Vielleicht kann die gar kein Englisch, weißt schon, die Polen. Michael Glavogger, Spielfilm- und Dokumentarfilmregisseur. Seine Filme Mega Cities und Working Man's Death sind herausragend. Glavogger entwirft einen bizarr, hemmungslosen filmischen Drogentrip, in dem man sich unwillkürlich an Terry Gilliams Fear and Loathing in Las Vegas erinnert fühlt. Allerdings geht es nicht nur um Drogen. Der Film selbst sieht wie eine psychedelische Reise aus. Contact High, der Filmtitel, meint dabei das angebliche Phänomen, dass jemand, der psychedelische Drogen nimmt, den anderen an diesen Erlebnissen teilhaben lassen kann. Was für Michael Glavogger die Gelegenheit bietet, die Welt aus den Fugen und in einen surrealen, keine Ahnung in was, aber auf alle Fälle da hineingleiten zu lassen. Was soll das jetzt geheißen haben? Gute Frage. Contact High von Michael Glavogger. Empfehlenswert. Auf mich will er einfach nicht hören, der dumme Kerl. Du musst dir seinen Respekt verdienen. Das kann man nicht erzwingen. Rene Bo Hansens Film Die Stimme des Adlers bietet auf den ersten Blick eine typische Geschichte aus dem Genre des Jugendfilms. Da ist der mongolische Nomadenjunge und sein Tier, der Adler. Der Vater will, dass Basabai die traditionelle Jagd mit dem majestätischen Vogel lernt. Du brauchst Geduld. Irgendwann wird er dir vertrauen. Basabai aber sträubt sich, er will lieber wie sein großer Bruder in die Stadt. Basabai macht sich schlicht aus dem Staub auf die Odyssee nach Ulaanbaatar. Der Vater aber schickt dem störrischen Sohn den Adler hinterher, als Helfer. Rene Bo Hansens Die Stimme des Adlers schwelgt nicht in Naturkitsch, sondern erzählt eine Geschichte über den Zusammenprall von Tradition, der alten Kultur und der modernen Gesellschaft, in der die Kommunikation zwischen einem Jungen und einem Adler, wie immer die auch verläuft, als etwas vollkommen Anachronistisches gilt, in der die Welt aber eben aus den Fugen geraten ist. Die Stimme des Adlers kommt so zu magischen und düsteren Bildern, und man wird sich kaum entscheiden können, ob dies ein Jugend- oder Erwachsenenfilm ist. Die Stimme des Adlers von Rene Bo Hansen, empfehlenswert. Egal ob Toskana, Korsika oder hier Sardinien, viel Spaß, wenn der Urlaub die Beziehungsabgründe aufzufalten beginnt. Da kommt was hoch. Sag mal, findest du mich eigentlich männlich? Ja. Nein, ich muss nur lachen wegen dieser Frage. Man hat eben viel zu viel Zeit im Urlaub. Gitti und Chris, Birgit Minichmeier und Lars Eidinger, die PR-Beraterin und der Jungarchitekt. Nicht so richtig jungdynamisch, aber das würden sie sich selber nicht wirklich zugestehen. Warum nimmst du mich denn nicht mit? Ich will aber nicht, dass du mitkommst. Warum? Weil du dich nicht normal verhalten kannst. Maren Ades Film Alle anderen ist ausgestattet mit einer gehörigen Portion Gnadenlosigkeit. Beim Blick auf die Beziehungs- und Lebensentwürfe von Gitti und Chris, beziehungsweise beim Betrachten der tektonischen Risse, die sich zwischen ihnen auftun, als sie einem anderen Paar begegnen in diesem netten Urlaub. Wobei, keine Illusionen bitte, Hans und Sana nun wirklich nur Katalysatoren sind. Und wieso besprichst du das mit mir, wenn er da sitzt? Weil ich jetzt gerade mal mit dir rede. Aber mit diesen altväterlichen Floskeln und Belehrungen, die braucht er nicht. Ja, das hat er nicht so gemeint. Natürlich hat er das so gemeint, du ärgerst dich ja auch. Ich finde dich so ein bisschen zu gönnerhaft. Du bist so peinlich. Es ist eindrucksvoll zu sehen in Alle anderen, wie präzise Maren Ade den Figuren einfach bei der Unfähigkeit zuschaut, ihre Beziehung zu leben oder sie zu beenden. Denn das scheint der tiefe Grund ihres Lebensgefühls zu sein, dieses Du. Ich weiß irgendwie auch nicht so genau. Mann, aber wieso? Dann sag mir doch einfach mal, wie du mich haben willst und was du willst und wie es sein soll. Schau dir einfach mal an, wie andere sich verhalten. Aber ich will nicht sein wie andere. Oder so. Oder irgendwie. Maren Ade ist ein Sittengemälde oder auch ein Gesellschaftsbild gelungen. Tja, viel Spaß, in diesen Spiegel zu schauen. Alle anderen von Maren Ade. Empfehlenswert.